Kundgabe 546. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1938. Neue Gesetze. Lehre Jesu Christi. Bedenket, wie viele Kräfte euch umgeben, gute und böse, und dass ihr beiden ausgesetzt seid, je nach eurer Einstellung, ob ihr das Gute oder das Böse bejahet. Und dann stellt euch die große Verantwortung vor, die ihr für eure Seele übernommen habt. Bedenket, dass ihr unendlich Schönes erringen könnt und ebenso aber auch eure Seele ins Verderben stürzen könnt und dass jedes Mal euer freier Wille ist. Dann muss euch eine Ahnung überkommen, wie besorgt die göttliche Vaterliebe um das Wohl eurer Seele ist und wie er deshalb versucht, jeden Menschen vor dem Schritt zu warnen und zurückzuhalten, der dem Verderben der Seele zuführen könnte. Und wie er darum es euch verständlich machen möchte, dass ihr doch nur auf die Seele bedacht sein sollt, um dereinst Seligkeit ohne Maßen genießen zu können. So hat der himmlische Vater seinen Erdenkindern fortgesetzt, Mahnungen zugehen lassen und gesorget, dass einer jeden Seele Kenntnis werde von seinem Willen. Er hat das Augenmerk der ganzen Menschheit gerichtet auf die Frage der Gottheit Jesu Christi. Er hat den Kampf entbrennen lassen, den die Welt mit ihren Anhängern, dem Gottessohn, ansagt. Und dass er dies alles zulässt, geschieht nur aus wahrer Liebe zu eben dieser Menschheit, auf dass sie im Herzen zu erforschen beginnt, was sie nur noch rein oberflächlich anerkannte oder auch verleugnete. Die Menschen denken zwar, sich ohne üble Folgen freimachen zu können von der alten Lehre, die Gott selbst den Menschen kundgab während seines Wandelns auf Erden. Aber es wird ihnen dieses Vorhaben so arge Folgen eintragen, dass die Erde noch viel Leid und Kummer sehen wird und dies durch eigene Schuld. Das neue Gesetz wird verkündet werden und den Menschen eine gewisse religiöse Freiheit schenken. Doch bleiben die Nachwirkungen nicht aus. Denn der himmlische Vater muss die Menschen allen Ernstes darauf aufmerksam machen, dass sie auf ganz falschem Wege wandeln, wenn sie versuchen, sich frei zu machen von dem Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Es würde dann wieder der gleiche Zustand unter den Menschen auftreten wie zuvor, ehe der Heiland auf Erden lebte. In gleicher Finsternis würde die Menschheit in derselben großen Sündhaftigkeit verweilen und der Retter aus der Not der Seele, Jesus Christus, würde wieder abgewiesen werden wie vor seinem Kreuzestod. Der Weg steht allen frei, zum Himmel oder zur Hölle. Doch wer sich nicht zu Jesus Christus bekennet, kann nimmermehr den Weg zur ewigen Heimat finden. Er kann nur den Weg zur Hölle beschreiten, denn er weiset gleichzeitig alle Gnadenmittel zurück, die der Herr den Erdenkindern durch sein Erlösungswerk zugänglich gemacht hat. Und da der Mensch allein, ohne die göttliche Gnade, zu schwach ist, das rechte Ziel auf Erden zu erreichen, so ist ihm dann keine Möglichkeit mehr gegeben, aus eigener Kraft des ewigen Lebens teilhaftig zu werden, denn dies alles erwarb für uns der göttliche Heiland durch seinen Kreuzestod. Wie aber soll der sich dieser Gnaden erfreuen dürfen, der die reine Lehre Christi verwirft und sie durch weltliche Sittenlehre zu ersetzen versucht? Kommt dann die Stunde der Abrechnung, dann wird er bitter bereuen müssen und den großen Fehler einsehen. Und nur in Ermangelung jeglicher Kenntnisse könnte ihm die Schuld vergeben werden. So er aber wissentlich ablehnt, was zu seiner Seligsprechung unerlässlich notwendig ist, kann er auch nimmermehr in den Grad der Vollkommenheit eintreten, der ihm das Eingehen in des Vaters Haus ermöglicht. Und so prüfe ein jeder und bitte zu Gott aus innigstem Herzen um Erleuchtung, wenn die Welt versuchen will, den Glauben an Jesus Christus als Sohn Gottes zu zerstören. Der Vater im Himmel hört die Rufenden und lässt ihr Gebet nimmermehr achtlos verhallen. Er wird die Hilfe liebevoll gewähren und dort den Glauben aufrichten und die Menschen in die Wahrheit leiten, dass ihr Glaube desto stärker werde und sie im göttlichen Heiland den Erlöser der Menschheit erkennen müssen und sich seine Lehren eindringlich festsetzen in den Herzen der Menschen, um von Neuem verbreitet zu werden über die ganze Erde. Und der göttliche Erlöser wird seinen Segen dazu geben. Gilt es doch, unzählige Seelen auf den rechten Weg zu leiten und ihnen das Himmelreich nahe zu bringen. Und die Schar seiner Anhänger wird seinen Namen laut und furchtlos verkünden, und der Herr wird sie segnen, bis in alle Ewigkeit. Amen.